Zimmer. Der Nebel steigt herauf vom Wiesengrund. Der alte Förster sitzt in seinem Zimmer und streichelt traumverloren seinen Hund. Das alte Försterhaus, dort wo die Tannen stehen, das hat Jahr ein Jahr aus viel Freud und Leid gesehen. Es hörte oft im Wald den Kuckuck schlagen und in den Wipfeln hat der Wind gesaust. Oft hat der Sturm in regenschweren Tagen so wild sein grün bemoostes Dach umbraust. Der hat einst über diese Schwelle die junge Braut ins Försterhaus gebracht. Und später hat ihm an der gleichen Stelle zum ersten Mal sein Söhnchen angenommen. Dann klangen froh durchs Haus die Kinderlieder. Die Zeit verging, geschieden musste sein. Der Sohn zog aus und kehrte niemals wieder. Dann starb die Frau, der Förster blieb allein. Das alte Försterhaus, dort wo die Tannen stehen, das hat Jahr ein Jahr aus viel Freud und Leid gesehen. Das alte Försterhaus hat Freud und Leid.